Из каких помещений состояло жилище в пещере? Die Höhlenwohnungen in Langenstein. Eine außergewöhnliche Sehenswürdigkeit erwartet Sie in dem ein wenig abseits der Hauptstraßen gelegenen Ort Langenstein im nördlichen Harzvorland zwischen Blankenburg und Halberstadt. Dort befinden sich zahlreiche in den weichen Sandstein hineingeschlagene Wohnhöhlen, welche teilweise noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bewohnt waren. Der letzte Höhlenbewohner zog erst im Jahre 1916 aus seiner Höhlenwohnung aus. Die Höhlenwohnungen verteilten sich über weite Teile des Ortes Langenstein. Es ist unbekannt, wann die ersten dieser Wohnhöhlen in den Felsen getrieben wurden. Vermutlich geschah dies im 12. Jahrhundert, als auf dem markanten Sandsteinfelsen Langer Stein am Südrand des Ortes die Bauarbeiten für eine Burg begannen. Möglicherweise haben aber bereits die alten Germanen mit dem Aushöhlen der Felsen angefangen. Die Wohnhöhlen bestanden meist aus einer Wohnstube, einer Küche und mindestens einem Schlafraum sowie einem Vorratsraum. Die Grundfläche einer Höhlenwohnung belief sich auf etwa 30 Quadratmeter. In den Höhlenwohnungen herrschte im Sommer ein angenehm kühles Raumklima. Mit Öfen konnten sie im Winter beheizt werden und waren dadurch mindestens genauso warm wie Wohnungen in normalen Häusern. Die Höhlenwohnungen entsprachen somit dem Wohnstandard der damaligen Zeit und waren keine Elendsquartiere.